Herzlich willkommen zum sylphmedia.de Podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast in Stereo und mit Holger. Hallo. Hi. Ja, sollen wir mit den Kontaktmöglichkeiten anfangen? Wieso? Weil du gerade überlegst, was du sagen möchtest. Nee, ich wollte überlegen, wie wir dem Hörer klar machen, worüber wir heute reden. Worüber reden wir? Haben wir ein Leitthema? Ja, wir haben ein Leitthema. Wir haben ein Leitthema. Also ein Leitthema nicht im Sinne von leicht, sondern so. Im Sinne von führendes Thema. Und unser führendes Thema ist Sammeln, hat man gesagt. Genau. Aber ich denke, bevor wir dazu kommen, habe ich noch ein paar andere Sachen, die aus den vergangenen Podcasts, die mir so entfallen sind. Und zwar hatten wir doch einen Podcast gemacht zum Thema Computergeschichte. Ja. Und was ich erzählen wollte und völlig vergessen habe, war, dass die Firma Honeywell, kenne ich gar nicht. Hier links neben, rechts neben dir ist ein Heizthermostat. Ja. Das ist von der Firma Honeywell. Die haben 1955 Computer hergestellt. Und dann kann ich hier am Heizthermostat Videospiele spielen, oder wie? Nee, kann man nicht, aber ist halt interessant, wer alles Computer gemacht hat. Ne? Und was mir zu der Sendung noch einfiel, war, du kennst doch bestimmt diese Computerschrift, also wo, wenn man in den 80er Jahren, das waren ja nicht deine Jahre, aber... Ach so, hier zum Beispiel so, mit der Null und der... Ja, die so komisch aussehen, da hat man in den 80er Jahren hat man oft so eine komische Schrift verwendet, die so, wo man gedacht hat, das ist Computerschrift. Also wenn irgendwas so computermäßig rüberkommen sollte, ach so, ja. Diese rundeckige Schrift mit in den Buchstaben noch so eine Ausbuchtung drin... nach innen drin. Nee, Kanten würde man heute sagen. Und auf jeden Fall, diese Schrift heißt MICR, also M-I-C-R. Ja. Und die ist aus dem Jahre 1959. Und zwar wurde die da verwendet als magnetische, also die da wurden, das war maschinenlesbare Schrift. Und die wurde meist mit magnetischer Tinte gedruckt. Und die ist, glaube ich, heute noch auf Bankkarten auch drauf, diese Schrift. Ja, also jeder, der in den 80er Jahren so ein bisschen Computerzeitschriften oder so gesehen hat, der kennt diese Schrift auch. Habe ich nicht. Nicht? Bei meinem Baujahr habe ich in den 80er Jahren keine Computerzeitschriften. Warte mal, ich werde sie dir mal nebenbei zeigen. Ja, dann hat mir gesagt... Ich fand... Achso, Entschuldigung. Wir machen mal kurz die Schrift, sonst springen wir gleich wieder im Thema hin und her. Ich wollte eigentlich nur noch mal eine Anmerkung zur letzten Sendung machen. Willst du machen? Ich fand es super, dass du mit Maren nochmal über das Thema Social Networking gesprochen hast. Ja. War interessant. Ja, ich dachte, du kennst ihre Meinung eigentlich sowieso, oder? Ach nee, obwohl ihr sprecht ja über darüber nicht, nee. Ja. Hier, die, ich meine, also wir müssen mal bei Google schauen. So, ach so, diese Schrift, ne? MICR, mal Bildersuche einfach machen. Die sieht so kantig aus und dann sind manche Stellen von Buchstaben sind besonders dick, also. Und Buchstaben? Gibt's nicht. Das ach so. Ist ja, die Schrift war eigentlich nur für Zahlen gedacht, ne? Das, ja, die kenne ich aber. Ich aber dachte, daraus wurden Buchstaben entwickelt, aber das, der Ursprung ist halt von 1959. Ja, sowas kenne ich hier. Ja, jetzt sieht aus wie ein Tintenstrahl, Tinte ausgedruckt und nicht richtig getroffen. Ja. Genau, das war zu den... Hast du geraucht? Ich habe nicht geraucht. Gut. Nee, das war zu den vorangegangenen Sendungen. Entschuldigung. Ja, eigentlich wollten wir die Sendung ja mit dem Zungenbrecher eröffnen. Jetzt geht's wieder los. Hast du einen tollen gefunden? Nee, siehst du, da habe ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Aber ich werde mal einen raussuchen, Tongue Twister. Und zwar werde ich ihn mal versuchen, dann in der Sprache, also wir nehmen einen Fremdsprachigen, und ich werde ihn versuchen, in der Sprache vorzulesen und vielleicht findet ihr heraus, welche Sprache das ist. Oder wir nehmen hast du die Webseite noch? Nein, irgendwas mit AT. Weißt du, was ich mache? Ich mache einfach www.sylphmedia.de/blog und dann gucke ich im letzten Beitrag, da habe ich das nämlich verlinkt, der letzte Podcast. Und dann, willst du nebenbei irgendwie, hattest du noch was zu den letzten Sendungen nachzutragen? Das habe ich ja jetzt gemacht. Meine ich hier. Du hattest nur das mit Marie? Und, also ich habe sie gehört nochmal, aber... Ja. Achso, hier mit der, was sagst du zur Qualität? Ich meine, du hattest ja schon während der Sendung geschwärmt, wie gute Qualität wir haben. Also Marien war am Anfang ziemlich leise, aber ansonsten hat es mir gut gefallen. Ich meine, bei unseren, wo wir jetzt mit neuem Setup und so. Ja, finde ich gut. Ja? Ich habe jetzt diesmal ja ein bisschen Bass rausgenommen, weil ich fand es beim letzten Mal ein bisschen zu viel Bass. Zu viel Bass. Zu viel Bass. Na, siehst du in deinem eigenen Artikel nicht mehr durch. haben wir vergessen, den Zungenbrecher? Ich habe einfach bei Google, glaube ich, mal eingegeben, englische Zungenbrecher. Ich wollte aber meine tolle Seite, die ich gefunden habe. Ich habe mal auf mehreren Seiten geguckt, ja genau, und achso, mehrsprachig, dann wolltest du jetzt einen auf Spanisch nehmen, oder wie? Zum Beispiel. Du kannst ja kein Spanisch. Ja, ich hab's gefunden. Okay, ich nehme einen Spanisch, nicht gucken, du musst erraten, welche Sprache das dann wohl sein wird. Und zwar? Irakisch. Hä? Irakisch. Nicht gucken. Also. Tentatre, Trentini, Entrarano, Atrento, Tutti, Trentatre, Trottel, Larandu. Allein das Wort ist schon ein Zungenbrecher. Trottel, Relando. Ägyptisch war es nicht. Nee? Nee, keine Ahnung. Italienisch. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich weiß nicht mal, was es heißt. Tritratri. Wenn man auf dem iPad jetzt schön markieren und einfügen könnte, würde ich jetzt sogar mal übersetzen, was es gewesen wäre. Aber egal. Okay. Du disst jetzt gerade das iPad. Ich disse jetzt das iPad, ja. Mir ist gerade nach iPad-Dissing. Warum kaufst du dir eins, wenn du davon so schwärmst? Habe ich nicht gewusst, war ein Fehlkauf. Geh zurück. Ja. Nee, kannst du nicht mal zurückgeben. Ach so. Echt? Hast du nur 2 Wochen Zeit? Ich hab schon zu lange, ist mir erst nach 2 Wochen aufgefallen. Nein. Hat dann eine Story, noch eine interessante Story, die ich erlebt habe. Im Tierpark war ich gewesen mit Lena. Und sie wollte sich unbedingt Zebra angucken. Der Tierpark, der hat ungefähr 4 oder 5 verschiedene Zebraarten zu bieten, jeweils eigenes Gehege. Achso, ich dachte eigenes Muster. Eigenes Muster und eigenes Gehege, genau. Und wir saßen halt vor einem, und ich dachte, hier riecht's aber irgendwie angebrannt, ne? Hab aber nichts gesehen. Und dann guckte ich neben uns, da saß ein junges Pärchen mit Kinderwagen und Hund. Und zwischen uns ein Mülleimer und da qualmte das draus. Ja, und die saßen schon eine ganze Weile dort, ne? Also da habe ich mich schon gewundert, dass sie es nicht gesehen haben. Und ich gucke in den Mülleimer und da war halt echt ein Taschentuch drin, was brannte. Mhm. Und das war bei draußen Wasser, die Tage jetzt sind 10 Grad oder so maximal. Nicht mal. Ja, maximal. Ja, also weit runter sogar. Ja. Also es ist schon komisch, wie ein Taschentuch zum Brennen kommt. Dann hatte ich eine Wasserflasche bei, habe die halbe Wasserflasche in den Eimer gekippt. Die Familie, das junge Pärchen, völlig unberührt. Ich glaube, die haben mich gar nicht wahrgenommen, dass ich da stehe neben ihnen. Also weil sie saßen näher an dem Eimer dran als ich und denen ihr Leben rettete. Das ist ein Held. Ja, da habe ich meinen Käfig wieder eingepackt und dann sind wir zum nächsten Käfig gegangen. Da gibt es viele komische Leute im Tierpark. Das ist mir aufgefallen. Wann warst du das letzte Mal? Oh, 2006. Ja, oh, ist schon eine ganz schöne Weile her. Ein bisschen länger her. Ja, da kann ich ja nur die Tierpark-Jahreskarte empfehlen. Also gut, da müsste man auch ein bisschen Interesse haben. Weil ich alle 6 Jahre mal hingehe. Nein, dann solltest du es nicht tun. Aber ansonsten ist es eine schöne Sache. Na, okay, als finanzielle Unterstützung. Also, wir haben für die Familienkarte 115 Euro bezahlt. Ja. Für 3 Leute, weil Lena braucht ja noch nicht bezahlen. Und das ist ein super Preis, finde ich. Wenn man es regelmäßig nutzt. Ja, so wir haben es ja gemacht, damit wir es regelmäßig nutzen. Ja. Mensch, Tiere angucken. Ja. Ja. Na, egal. Da fällt mir spontan wieder dieser Typ ein, der mir für Geld das andrehen wollte, dass ich die Tierheime unterstütze. Genau. Ja, wir wollten ein Tier mitnehmen da, aber die lassen sie nicht zu. Also ach so. Ich hätte gerne eine Schildkröte. Am Pinguingehege. Du hattest doch mal eine. Ich hatte mal eine, ja. Die ist leider verstorben. Oh. Ja. Aber wir müssen jetzt nicht eine Minute schweigen. Nein. Deswegen. Dann Rift. Sagt der Rift was? Rift? Rift? Nee. Wir waren auf einer Geburtstagsparty und da war irgendwie so Online-Spiel, totaler Renner unter den Leuten. Echt? Die redeten ständig von Gilden und so. Party und... Nee, die Leute fingen davon an. Das war eine Geburtstagsparty und die Leute da waren alle irgendwie in Gilden organisiert. Nein, nicht alle, aber... Ups. Entschuldigung. Gottes Willen. Es geht schon los. Ja. Wir müssen das Glas noch rumholen. Verdammt. Jetzt habe ich es schon extra hingestellt. Ja, richtig. Holger hat extra das Stundenglas hingestellt, sprich die Sanduhr, damit wir hier mit der Zeit ein bisschen haushalten. Und jetzt hat er das 10 Minuten zu spät umgedreht. Um Gottes Willen. Egal. Das sei dir verziehen. Müssen wir 10 Minuten früher wieder umdrehen. Ja, das kriegst du mal hin. Dann fehlen aber gleich 20 Minuten, glaube ich. Ach so. Hä? Warte mal, wenn man die jetzt... Wenn du 10 Minuten später umdrehst? Müssen wir seit 10 Minuten später wieder. Ja, dann guck mal, wie viel Sand 10 Minuten sind. Okay. Dann müssen wir eine Linie. Ich sag dir rechtzeitig Bescheid. Okay. Ja, und du findest, ja, denn die hatten halt als Interesse und Hobby hatten die halt Online-Spiele. Ja. Ja, so, hier, wie heißen die anderen bekannten Dinger? World of Warcraft. Ja, genau, sowas halt. Warcraft Online. Nee, Warhammer Online. Gibt's auch, ja. Ja. Ja, und auf jeden Fall, wir sind dann nach Hause abends und die erzählen immer von Rift die ganze Zeit, das muss jetzt irgendwie sowas Neues sein und jetzt guckte ich auf im Internet mal nach, was Rift ist, bin auf die Startseite von Rift und was sehe ich da? Weiß ich nicht, sag's mir. Das Gesicht von Christian. Christian? Der Radio-Christian. Ich kenne keinen Radio. Der uns hier bezüglich der Technik, also mich beraten hat. Ja. Ein Mitglied unserer Familie. Ja, das neue Minecraft jetzt oder? Nee, aber war ich halt, so klein ist die Welt, weißt du, gehst du mitten in der Nacht irgendwie, wir sind spät abends zu Hause gewesen, guckst du mal kurz und dann guckt dich auf einmal da das Gesicht, er war da aufgeführt, weil irgendwie, ich weiß nicht, so Social Netzwerk waren da angebunden, also dass man gesagt hat, hier, ich finde das toll und dann wird halt dein Gesicht da gezeigt, dass du das jetzt so toll fandst irgendwie. Ich bin zufällig auf unsere Homepage gestoßen. Ja, auf deine. Nur wonach hast du gesucht? Nach Football, American Football. American Football, ja, du hast ein neues Hobby. Ich wollte den Super Bowl gucken. Ja, ja, du hast, schön, freut mich, dass du da so bisschen, Interesse für so ein bisschen angesteckt, ja. Das ist schön. Hast du den Super Bowl gesehen? Ja, habe ich gesehen. Komplett? Ja. Verrat mir nicht, wer gewonnen hat. Nein, ich weiß das natürlich schon. Ich habe noch nicht zu Ende gesehen, aber ich weiß natürlich, also die ganze Werbung und so war schon rausgeschnitten? Ja, die ist, also wir haben auf ESPN, du hast ja sicherlich die ARD-Variante geguckt? Nee, ich habe die original amerikanische geguckt, von Fox. Oh, Fox sogar, oh ja. Ja. Ja, wir haben auf ESPN und da ist halt auch die Werbung nicht mit bei. Ja, und was das schade ist mit eng. Ja, genau, weil habe ich nämlich auch nochmal geguckt. Also als ich den Super Bowl gesucht habe, bin ich darauf gestoßen, dass die Werbung vom Super Bowl ja immer riesig sein soll, also super sein soll. Klar. Und ich habe mir so ein paar Spots angeguckt und ich fand die wirklich super. Ich habe noch gar keinen geguckt. Nee. War irgendjemand, irgendeiner besonders. Also was mir besonders, also die haben da irgendwie so eine Top 3 der besten Werbespots gehabt. Da war Chrysler mit nur 2-Minuten-Spot, was ja richtig viel Kohle kostet. Vor allem zu so einer Sendezeit, sage ich mal, ne, beim Super Bowl. Ist ja wohl richtig teuer und auch von der Länge. Für den neuen Chrysler 200 mit Eminem. Ach, mit Eminem, genau. Irgendeine war ja. Und was ich auch richtig super fand, war was war das? Motorola Zoom, dieses neue Table-PC-Dingens. Wo sie so mit so ein bisschen Apple gedisst haben. Fand ich super, ja genau. Und da gibt's aber eine kurze und eine lange Version von der Werbung. Aber ich sieht nach der langen Version. What does this city know about luxury? What is a town that's been to hell and back? Das ist jetzt nicht viel zu sehen irgendwie, aber das ist, die baut sich garantiert auf. Ja, die ist 2 Minuten lang. Ja. Ja, ich kann sie mal nebenbei laufen lassen. Fand ich super. Ja, aber also was ich beim Super Bowl, was ich bisher gesehen habe, ich habe nur das Ende des Spiels nicht gesehen. Hm. Was ich ein bisschen oder was ich sehr schlecht fand, war die Halbzeitshow. Die habe ich auch nicht gesehen. Also die war auch nicht mit. Ach so, also die war akustisch. Also ich weiß, Black Eyed Peas oder ja, so. Ja, Black Eyed Peas waren da. Also die war akustisch so mies, fand ich. Also habe ich als nicht Audio-Kenner das empfunden. Also die Mikrofone der Sänger waren voll aufgedreht, außer die von der Sängerin am Anfang. Ja. Die Musik, die war meines Erachtens nur zu erahnen im Hintergrund. Mhm. Also es war richtig mies. Also ich fand es richtig, richtig schlecht abgemischt fürs Fernsehen. Ne? Ja. Ach, dürfen wir, also wir dürfen eigentlich gar keine GEMA-Musik bringen, aber im Rahmen des Spots. Ja, also Eminem fährt ja jetzt nur Auto in dem Spot, also und so wirklich. Ja, die haben halt so erklärt, so wie toll das Auto ist, also hier wie die Leute, also die, das Auto kommt ja glaube ich aus Detroit oder so, also die Firma Chrysler. Mit Sicherheit. Ja. Also Autos kommen glaube ich immer aus Detroit. Nee, Eminem halt auch und die sagen halt so, ja, und wir haben Stimmt, der kommt auch aus dem... Ja, mal Detroit ist ja so Autos der so. Der Pott irgendwie, der Pott in Amerika. Der Pott? Der, so der Ruhrpott sowas. Oh, Eminem redet zu uns. Ja. Ach so, okay. Das ist ja ein Mercedes. Mercedes hat auch einen Spot. Sieht der aus? Nee, aber sieht, der Chrysler sieht original aus wie ein Mercedes. Ja, schon. Ja, ja, aber Mercedes hat, glaube ich, auch einen Spot gehabt. Wo sie sogar, ich glaube, hier dieses 1 PS-Auto von Mercedes gezeigt haben. Echt? Und du willst jetzt auf jeden Fall tiefer in die Football-Geschichte machen. Es gab auch so ein paar Szenen in dem Spiel vom Super Bowl, die ich gar nicht kapiert habe. Da war irgendwie ein Foul, da war richtig lange Unterbrechung und da haben sie auch rumdiskutiert und hin und her. So. Also kurz vor Ende des Spiels, glaube ich. Der Kommentar war in Englisch, ne? Ja. Ja gut, da ist es dann natürlich auch schwierig, wenn man die Terminologie des Footballs nicht kennt, das generell noch nicht so verstanden. Ich zu verstehen, was die da erzählen. Na, wenn dir da schon die Worte fehlen, ja. Ich glaube, dann ist es der Mercedes-Spot. Ja, genau. Ja, dann ist natürlich schwierig, da mitzukriegen, was die da quatschen. Ne? Also es kam mir so vor, als hätte es einen Foul gegeben wegen zu brutalem Tackeln oder so. Keine Ahnung, gibt's sowas. Ja, was die Leute ja immer nicht glauben, ist, dass Football eigentlich, obwohl er so körperbetont ist, ja. Ein absolut geregelter und aggressionsfreier Sport ist. Ja, aber wo unterscheide ich jetzt, wann da ein Foul ist? Ich meine, das also, sieht schon manchmal echt brutal aus, da gibt es keinen Foul. Also was zum Beispiel, es sind also ein Tackle, ne, das ist ja das, was den Spieler halt zu Boden bringt. Tackles, die das gesundheitliche ein gesundheitliches Risiko mit sich tragen, zum Beispiel wie ein Tackle in den Rücken oder so, oder halt auch ein Block in den Rücken, ist halt verboten. Oder wenn zwei Spieler gleichzeitig einen Spieler versuchen zu tackeln, einer von oberhalb der Brust und einer unterhalb. Sowas da gab es nämlich nochmal so ein Foul. Ja, sowas ist halt verboten. Ne? Und was ich auch sehr gut finde, verboten sind auch Sachen wie den gegnerischen Spieler zu verhöhnen, ne? Auszulachen. Ja. Ne? Sowas ist, gibt eine, das sind persönliche Fouls. Und die haben die höchste Strafe dann. Und die Strafe wirkt sich auf dem Spielfeld aus. Das heißt, es geht in die andere Richtung dann. Mhm. Na. Das ist so ein, also, ach so, dann wechseln die von der Defense also, in die Office oder wie? Nee, es ist ja so beim Football, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ist es beim Football ja so, es geht darum, eine Fläche von, eine Spielfeldlänge von jeweils 10 Yards zu überbrücken. Ja. Dazu hat man 3 Versuche, also insgesamt 4 Versuche. 4 Versuche, ja. Ne? Und wenn man das halt im 3. Versuch nicht geschafft hat, über diese 10 Yards zu kommen, dann gibt's den Kick. Dann nutzt man den 4. Zug dazu, um den Ball in die gegnerische Hälfte zu schießen. Also weil dann, abzusehen ist, dass die dann in genau, weil die in den Ballbesitz dann kommen. Also wenn die nach dem 4. Versuch nicht an diese 10 Yards rangekommen sind, wechselt an dieser Stelle die Spieler. Das heißt, die anderen gehen in den Angriff und haben dann ihrerseits 3, 4 Versuche, um in die andere Richtung zu kommen. Ne? Ja. Und um diese, jetzt machen wir Football erklären nur noch aus, um diesen Raum halt zu erspielen, gibt es die Möglichkeit zu passen. Hm? Ne? Das heißt, der Quarterback kann den Ball dann werfen. Passen, ne? Ja, klar, er hat dann die Wahl zwischen langen, kurzen. Ja. Also man aber es ist auch strategisch. Ich meine, wenn ich mir mal die Aufstellung bei Madden 11 oder so angucke, da blicke ich immer nicht durch. Also ich weiß. Ja, da müsste man jetzt zu tief ins Detail gehen. Ja, bei dem Pass, da gibt es noch so eine witzige Football-Regel, die besagt, du sollst, wenn du halt als Quarterback den Ball bekommst, dann musst du ja gucken, okay, wo ist ein Spieler von mir? Das ist ja vorher als abgesprochen. Da wird gesagt, pass auf, du läufst diese Route und dann weißt du ungefähr, wo der Spieler sich irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden wird. Ja. Und die Regel ist wohl die, du guckst erst ob du fernen Spieler siehst, der günstig steht, dann guckst du mittel und dann guckst du kurz und wenn du vorne auch keinen siehst, dann wirfst du den Ball einfach zu deiner Mutter im Publikum. Das ist so diese inoffizielle Regel, die es da gibt. Ne? Und selbst wenn es hinter dir liegt? Auch dann. Da gibt es ja übrigens so ein wunderschönes Video im Internet, das würde ich auch glatt mal verlinken. Ach, hier wurde eine so... Nee, wie war denn das? Das war, der tut so, als wenn er losstimmt, also läuft dann aber ganz langsam an den Leuten vorbei. Die Spieler kriegen gar nicht mit, dass der Spielzug läuft und er spaziert mit dem Ball in der Hand und keiner der gegnerischen Spieler geht mit, spaziert an denen vorbei. Und was sie nicht wissen, ist, dass das Spiel läuft. Ne? Ja. So eine ähnlichen Tricks. Wie kann das denn sein? Ja, so eine ähnlichen Tricks funktionieren auch in der NFL. Echt? Ja, das hat da auch schon geklappt. Also ich habe es in der NFL Europa mal erlebt, da sind die schon vom Spielfeld runtergegangen und dann haben die dann trotzdem nochmal losgelegt. Ne? Ja. Also, ja. Und was halt, was ich halt am Football auch sehr schätze, ist, wie diszipliniert das abgeht. Also es ist halt, wie ich schon sagte, es gibt persönliche Fouls, die haben die größten, da wird dann eben, man hat diese 10 Yards zu überbrücken, eine Strafe, dann geht's halt nochmal 15 Yards zusätzlich drauf. Das heißt, du musst mehr als die doppelte Entfernung überbrücken. Ne? Also es ist ein sehr hartes, eine sehr harte Strafe. Ja, dann gibt es 10-Yard-Strafe, ne? Das ist, ich weiß jetzt nicht wofür genau, also das gibt ja auch so viele Strafentypen. Und dann gibt's 5 Yard und 5 Yard ist für ein technisches Foul, wenn jetzt ein Spieler aussehen zu schnell los läuft. Zu früh los, ja, oder? Das ist ein technisches Foul, dafür kann er nicht unbedingt, also das hat er dann nicht mit Absicht oder so. Ja, so in der Art. Also das ist so das Strafmaß, was es da gibt. Ne? Aber und, kann man nicht sowas auch mit Zeit schinden? Wenn man das mit Absicht macht? Nee, weil der Spieler hat ja, klar, du kannst... Also kurz vor Ende, sage ich mal, wenn... Ja, aber du verlierst jedes Mal ja auch, ja, das heißt, es geht immer weiter an deine Hälfte zurück, ne? Ja, klar, aber ich sag mal, du kannst doch so mit Zeit schinnen, wenn ich jetzt in Führung bin und das sicherlich andere Team wird ist kurz vorm sicherlich Angriff wird sowas auch genutzt, also man weiß es halt nicht, ne? Ja. Ja. Und auf jeden Fall, du möchtest dir ja mal so ein Spiel angucken. Ich möchte mir mal so ein Spiel angucken. Es gibt ja, warum gibt es die Berlin Thunders nicht mehr? Also, ich meine, es gibt ja noch andere Teams, Bundesliga und so, wie du mir erzählt hast. Genau, also in Deutschland ist es mit dem Football so, siehst du, wir hatten ja fast das Sammelthema außen vor. Das übrigens, das sind jetzt 10 Minuten da drin. Okay. In der Sandwurzel sind jetzt gerade 10 Minuten Sand drin. Ja. Nur damit du siehst, wie es aussieht. es ist so, in Deutschland gibt es ja auch eigene Football-Ligen, die halt nicht so einen hohen Stellenwert haben. Es gibt eine erste Bundesliga und eine zweite Bundesliga. Ja. Mit dem Fußball kann man das nicht vergleichen, weil das hat gar nicht diesen Stellenwert. Und ja, auch die Spieler werden auch so günstig, oder? Ja, also die Spieler werden auch nicht bezahlt bei der Bundesliga. Ja. Also es werden ausländische Spieler reingeholt, die dürfen zu einem gewissen Anteil in der Mannschaft sein und die kriegen unter Umständen dann auch mal Geld. Ne? Ja. Ansonsten Bundesliga läuft mit Geld eigentlich gar nicht. Ich habe geguckt, ich glaube hier, wie heißen die, Berlin Adler oder so? Hast du mir gesagt, das ist die erste Bundesliga? Genau, Berlin Adler. Ich weiß jetzt nicht, ob sie aktuell in dieser Saison auch in der ersten Bundesliga sind, aber es ist ein sehr starkes Team. Ja. Hatte übrigens auch einen Coach, der schon bei Sat.1 ins Fernsehen geschafft hat. Ja. Der hat Kämpf um deine Frau moderiert. Echt? Damals. Finde ich nicht. Ja, war so ein Camp, da wurden Männer abgeschoben, da sollten sie sich ein bisschen benehmen lernen und dann ihre Frau oder Bootcamp. Wenn sie rauskommen. Ja, so ein Bootcamp für Männer, genau. Ja, die, genau, da ist die Berlin Adler. Dann gibt's genau, die und da habe ich nämlich mal geguckt, ja. weil ich die als erstes gefunden habe. Ja. Und da kosten eine Eintrittskarte 8 Euro. Ja, das ist schon, also die sind schon, ich finde es ordentlich, weil letztendlich sind da nicht viele Leute, wo spielen die? Ja, die, genau das habe ich eben nicht rausgefunden. Achso, die haben ursprünglich im Friedrich-Jahn-Sportpark in Berlin gespielt. Hm? Ich weiß nicht, ob sie da immer noch sind. Ja. Ja. Dann gibt es der Regionalliga, da ist in Berlin die Berlin Rebels. Hm? Ne? Dann gibt es Oberliga. Da hast du unter anderem die Berlin Bullets, ne? Das ist in der Deal, wo ich halt, kennt sich aus. Ja, ich war, also bei den Bullets war ich ja der Pressesprecher, ne? Ach so, ich dachte bei den. Nee, bei Thunder, durch die Bullets bin ich bei Thunder reingekommen. Ja. Und Berlin Thunder ist eine ganz andere Liga. Das hat mit deutschem Football eigentlich sehr wenig zu tun, weil das ist eine von der NFL gegründete Aufbauliga, deswegen auch NFL Europa. Ach so, nur Europa. Also die suchen in Europa Spieler für ihr amerikanisches Football. Und deshalb so eine Aufbauliga. Also ich sag mal so, also was ihr vorhaben ist, weiß ich nicht. Die haben, also die NFL gibt Geld, eine gewisse Menge Geld für Förderprogramme. Unter anderem haben die von diesem Geld, oh entschuldige, habe ich wieder was im Runterpegeln. Unter anderem haben die von diesem Geld halt die NFL Europa Liga aufgebaut. Das heißt, die haben amerikanische Spieler genommen und haben gesagt, so, damit ihr mal so ein bisschen zeigen könnt, was ihr drauf habt, stecken wir euch in ein Team, schicken euch nach Europa und ihr spielt da ein bisschen. Aha. Ne? Ist ein bisschen Werbung auch, um Football halt außerhalb Amerikas zu etablieren. Ja. Sicherlich war das ursprüngliche Ansinnen. Und für die Spieler war es natürlich eine Chance, dort zu zeigen, dass sie spielen können und dann in die NFL zu kommen. Weil das ist ja das eigentliche Ziel eines Footballspielers, in die NFL zu kommen. Ich glaube, das ist beim Eishockey nämlich auch so. Die haben so eine Anfängerteams und wenn sich die Leute da immer hocharbeiten, dann kommen sie irgendwann in die Profiteams und so. Ja, und bei der NFL. Ich dachte, das wäre jetzt sowas genauso, bloß dass du dann halt hier europäische Spieler suchst. Nee, in der NFL Europa sind dann natürlich auch deutsche Spieler geworden, gewesen. Also es waren zum Beispiel bei Berlin Thunder, spielten, ich weiß, von 2 oder 3 Spielern, die Deutsche waren definitiv. Ne? Du hast auch andere, du hast auch Engländer gehabt und Franzosen haben da auch mitgespielt. Ne? Und einer der Spieler war sogar von den Berlin Bullets, also aus der Oberliga von dem Verein, den ich halt unterstützt habe. Du, das kennt sich aus. Ne? Ja, und ich bin halt durch die Bullets, durch meine Tätigkeit als Pressesprecher dort, bin ich eben an Thunder rangekommen, habe dort auch die Geschäftsführer und den ganzen Stab kennengelernt ne? Und hatte dann eben die Möglichkeit, bei den Spielen im Olympiastadion vor 20.000 Leuten eben richtig an die Seitenlinie mit ranzukommen. Ja. Ich durfte zwar nicht in die Teamzone rein, ja. Das ist bei den Bullets dann anders gewesen, weil da gehörte ich ja quasi zum Team, da darf man dann auch in die Teamzone mit rein. Das ist da, wo die Kameramänner mal umgetickelt werden. Genau, das ist, also die Kameramänner sind in der Teamzone, also wenn dann nur vereinzelt. Du hast am Spielfeldrand an den langen Seiten einen Bereich im mittleren Bereich gegenüberliegend jeweils ein Team, jedes Team hat da seinen Bereich, wo die Spieler stehen. Ne, ja, bei so einer Mannschaft. Kameras sind dann halt am. Und die Kameras sind eigentlich außerhalb, ja. Weil da werden ja Besprechungen gemacht am Spielfeldrand während des Spiels und so. Ne. Ja, aber was wir auf jeden Fall mal machen können, um jetzt nicht, um euch jetzt da an den Kopfhörern nicht weiter mit Football zu langweilen, was wir beide mal machen können, ist wirklich zu so einem Spiel zu gehen. Ja. Und ich denke, da werden wir uns mal so ein Bullet-Spiel angucken. Okay. Also es gibt in Berlin, wen es jetzt noch interessiert, noch tausend andere Football-Mannschaften. Also es gibt zum Beispiel noch die Berlin Cobras, es gibt die Berlin Bears, es gibt die Capital Colts heißen die, glaube ich, das ist ein recht junges Team. Es gibt am Rande von Berlin auch sehr viele Football-Teams in Eberswalde, die Eberswalde Warriors. Ja. Es gibt sogar an der Ostsee Football-Teams. Ne? Da gibt es zum Beispiel die Usedom Wendels und die, wie heißen die aus Rostock? Also es gibt wirklich. Gibt es auch ein Unterwasser-Team, oder? Wolgast, ja, Julia sagt gerade Wolgast Wendels, richtig. Die heißen Wolgast Wendels, ja. Wir haben sie auf Usedom nur gesehen, deswegen. Ja, Wolgast Wendels. Ja, also es ist wirklich ein interessanter Sport, ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen konfus, aber es ist ein super disziplinierter Sport. Und das ist wirklich... Also es hat Lust auf mehr gemacht, weil diese Touchdowns, die in dem Super Bowl gefallen sind, war ja schon echt spitze. Also der zweite. Ja, und wenn du dann noch das Spiel begreifst, dann ist natürlich die Begeisterung noch größer, weil du dann viele Sachen noch mehr verstehst, ne, warum die gemacht werden. Ja, vor allem siehst du dann auch schon so ein paar... Cheerleader, Julia, Cheerleader gerade. Du siehst doch so ein paar besondere Spielzüge. Also hier so ein... Wie heißt das, wenn das eine Team, was in der Defense ist, neben sich den Ball schnappt und dann selbst einen Touchdown macht? Das nennt sich in... Eine Interception, meinst du? Genau, Interception. Also richtig, wenn man den Ball abfängt. Wenn man, ein Defense-Spieler den Ball abfängt, dann ist es eine Interception. Genau. Ja. Das fand ich halt super. Also. Ja, es ist halt auch Spannung. Das ist für eine Defense, also die Verteidigungsmannschaft, die Möglichkeit oder die einzige Möglichkeit, Punkte zu machen. Ne? Ja. Ja. Und Safety, ne? Ja, und Safety natürlich auch. Das heißt, Mitchell kennt sich schon gut aus. Ich habe Wikipedia mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat, weil ich da mehr einsteigen wollte und mehr kapieren wollte. Nee, also dann müssen wir unbedingt zu so einem Spiel gehen und dann musst du dir das echt mal von Namen angucken. Und bei der Oberliga ist es so, da ist liegt der Eintritt sogar bei um 2 Euro. Ich finde 8 Euro voll in Ordnung, wenn ich denke, dass man für so ein Fußballspiel bezahlt. Ja, normales. Gut, du kannst das aber auch nicht vergleichen. Also bei einer Oberliga, durch die Zeitungsartikel, die ich platziert habe, sind, wie viele Leute sind da im Hoch gewesen? Vielleicht 60? Ja, finde ich okay. Ja. In der Oberliga. Ich will einfach bloß mal ein Spiel sehen. Ja. Also. Nee, und wir sollten deswegen zu einem Oberligaspiel gehen, nicht weil ich das Team sehr gut kenne, sondern weil man kommt einfach auch näher ran. Ne? Ja. Also wenn du zu den Adlern gehst und in einem Stadion sitzt, dann bist du einfach zu weit weg. Ja. Und bei der Oberliga, da ist schon mal die Möglichkeit, wirklich extrem nah ranzukommen. Mhm. Und du kriegst auch mehr mit. Du kannst. Ich möchte nicht umgetackelt werden. Also mir ist es ein paar Mal fast passiert. Ich habe dann immer die Kamera mit bei gehabt. Und bist der Kameramann, der am Rand steht. Nee, und dann am Spielfeld ran. Und das ist halt so, den Spielern ist egal, wo das Feld zu Ende ist. Ja, genau. Ne? Das habe ich gemerkt. Die stürzen dann halt auch raus. Beim Super Bowl hat es ja auch einen erwischt. Deswegen komme ich auf dieses Thema. Stimmt, ja. Beim Super Bowl war es aber auch so, dass ein Spieler in ein ausgestrecktes Knie eines Kameramanns reingerannt ist. Autsch. Hast du es gesehen? Nee. Vielleicht war das, aber das war ich habe es gesehen, dass der... Die haben es ein paar Mal in der Zeitlupe gezeigt und der hat wirklich gerade aus Reflex das Knie hochgenommen und dem Spieler zwischen die Beine. Ne? Unglücklich. Ja. Und jetzt ist die Frage... Aber die haben doch so einen Schutz, wa? Also von den Spielern, mit denen ich so gesprochen habe, sagen einige, dass man den Schutz weglassen soll, weil der tut eigentlich auch noch mehr weh. Ja. Na? Okay. Oder die haben die alles reingekriegt, kann natürlich auch sein. Ja. Genau, so viel zum Thema Football. Ich denke, wenn wir. Marien meinte ja, aufgrund meiner Statur wäre das der Sport für mich. Weil also, ich erzählt hatte, dass da so ein 150-Kilo-Typ war. So ein Starspieler oder so. Also Holger sieht jetzt nicht aus wie ein 150-Kilo-Typ. Nee, das nicht, aber. Ey, oh komm, den hätte man das auch nicht angesehen. Ich meine, der hat zwar eine ordentliche Plauze gehabt, aber... Da muss ich aber auch nochmal dazu sagen, beim Football, das ist so, du kannst mit jeder Statur Football spielen, weil du auf jeder Position völlig andere Körpertypen hast, ne? Aber ich meine, es ist schon ein Unterschied, wenn so ein kleiner halber Hahn kommt und da so ein 150-Kilo-Typ auf dich So ein kleiner halber Hahn ist zum Beispiel ein hervorragender Running Back. Ja, klar, aber wenn der umgehauen wird... Ja, dafür gibt's ja die Line-Spieler, die dafür zuständig sind, dass das nicht passiert. Ja, also aber wenn so ein Interception kommt. Eine Interception fängt ja nur den Ball ab, da passiert ja nichts. Nee. Gucken wir uns unbedingt an, nehmen wir das Mikrofon mal mit an die Seitenlinie, weil es ist auch interessant, so ein bisschen mitzuhören, was da so an der Seitenlinie abgeht, okay. Weil es ist halt auch ein Männersport, ne? Also und da herrscht manchmal auch ein sehr, sehr rauer Sport. Doch, es gibt sogar in Berlin die Berlin Cobra Ladies. Echt? Ja, es gibt. Da auch, müssen wir mal hingehen. Die Pummelfeen möchte ich sehen. Nee, die sind nicht dick. Und du wirst auch staunen, was du bei beim Football für Hungerhaken siehst. Also gerade in den unteren Ligen. Und das sind richtig gute Spieler. Also ja. Ich habe da welche gesehen, die waren irgendwie 2,20 Meter und da dachtest du, das sind Spaghetti oder irgendwas. Ja, okay, ich würde sagen, der hat sich für die falsche Sportart entschieden. Nee, der war ein hervorragender Quarterback, weil er hat eine super Übersicht. Er kann über die Spieler rüber hinweg gucken und kann über die vor allem auch hinwegwerfen. Ne? Also, okay, gut, richtig. Ja, gucken wir uns definitiv mal an. Du kannst ja mal auf der Webseite beobachten, wann die Spiele losgehen. Ich glaube, das ist immer erst so im März. Wir entscheiden uns jetzt für die Bullets, ja. Genau, weil das ist bei uns um die Ecke. Da kommen wir relativ unproblematisch auch hin und ja. Spielen die nicht jetzt schon? Also ich habe auf der Webseite die Adler haben diese Woche sogar gespielt. Es wird übrigens auch übertragen im Fernsehen, die Bundesliga-Endspiele. Hab ich nie gesehen. Ja, das ist ja nur ein Spiel und ja, kann man sich aber angucken. Okay. Ja. Gut. Wie den Super Bowl. Genau, wie den. Wo ich gehört habe, dass der wohl sehr erfolgreich hier geguckt wurde. Der auf der ARD immer läuft, der Super Bowl. Genau. Wo ich gehört habe, dass die Kommentatoren scheiße gewesen sein sollen. Ich habe bloß die erste halbe Stunde mitgekriegt. Aber, also die sollen wohl vor Unwissen gestrotzt haben. Nur das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil in Deutschland gibt es eine etablierte Football-Szene. Und die gehörten wahrscheinlich nicht dazu. Ja, aber da kennt man... Das war man, bestimmt dieser... Die holen sich die Leute ran, weil Football wurde ja... gerade in Städten wie Berlin und Köln haben die Fernsehsender natürlich auch entsprechend gutes Personal gehabt, was aus der Szene kommt. Zum Beispiel Hertha BSC, Axel Kruse, sagt ihr was? Nee. Ist ein Fußballspieler. Ich weiß nicht, was der gespielt hat für Fußball. Auf jeden Fall, der war bei den bei Berlin Thunder gewesen. War ein super Kicker, kannte sich natürlich damit Football aus und hat dann auch die Moderation in Berlin bei einem Berliner Sender übernommen, bei so einen Geschichten. Ne? Ja. Okay, Football für den einen ein Buch mit 7 Siegeln und Holger ist jetzt mittendrin. Begeistert, ja. Das ist schön, das freut mich. Ich wollte jahrelang schon immer mal den Super Bowl gucken, aber nie dazu gekommen, weil ich immer früh aufstehen musste. Obwohl es dann ja für mich wahrscheinlich schmerzlich werden wird, da so wieder reinzugehen, wo ich eigentlich rausgegangen bin. Warum? Ja, ich weiß nicht, hatte ich irgendwie abgeschlossen, das Kapitel. Also Football gucken nicht, aber so mit den Leuten, also nichts gegen die Leute, die sind super nett und aber ist halt auch eine zeitliche Belastung und ja klar, aber ich sag mal. Aber doch, würde ich gerne wieder. Definitiv. Machen wir das. Wollen wir jetzt mit Sammeln anfangen, oder? Wollen wir mit Sammeln anfangen? Ja, Holger, lass uns mit Sammeln anfangen. Was sammeln wir als nächstes? Wo fängt denn bei dir Sammeln an? Ich meine, du hast ja eine halbe Spielzeug mitgebracht. Ich hab meine Puppenstube mitgebracht. Das ist eine Puppenstube, genau. Ich weiß nicht, wo Sammeln anfängt. Also, ich bin, wie du jetzt schon wisst, begeisterter Halo-Spieler. Und Halo ist so eine große Marke für die Xbox geworden, also für Microsoft, dass die Haufen Merchandise dafür rausbringen. Und ich habe jetzt halt typisch amerikanisch, würde ich mal sagen. Ja, okay. Also jetzt habe ich halt eine Puppe, die kostet, glaube ich, so 20 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Also ist eine Action-Figur. Genau. Ne, würde ich sagen, die ist so Standardformat halt. Also Standard, wenn man es nicht kennt. Na, ich denke mal so wie die von Marvel, ne? Das heißt, die halt jetzt nicht so detailliert. Also wie man es im Spielzeugladen halt sieht, wenn man da den Action-Figuren guckt. Ja, und Halo finde ich halt faszinierend und deswegen, ich fand den Hauptcharakter auch super, wie du ja schon meintest, auch wegen der Rüstung und so. Sind die Figuren bei den Spielen dann mit bei, oder? Oder also gibt es die gesondert? Also die eine Figur, die ich habe, die ist von... Oh, nee, ich glaube, das darf ich mir gar nicht sagen. Ist egal. Nicht in Deutschland erschienen. Zu gewalttätig. Ach so. Also wo hast du die dann her, wenn die nicht aus Deutschland ist? Es ist ja nicht verboten, die zu kaufen. Ja. Es ist einfach bloß nicht im deutschen Markt erschienen, weil die keine USK-Freigabe bekommen. Ach so, okay. Deshalb, da gibt es viele Importhändler. Und das ist auch bestellt. Die Figur, wo man den Kopf wechseln kann. Genau. Und platzenden Kopf. In den zweiten Kopf, wo ich dachte, was ist denn das? Lauter rotes Zeug und dann so ein bisschen Gesicht an dem einen Ende und ein bisschen Gesicht an dem anderen. Und ja, man kann den Kopf abmachen und es sieht aus, als wenn der Figur beim Nachdenken der Kopf geplatzt ist. Zum Beispiel. Ja. Soll vorkommen. Und dann den anderen, den kenne ich da auch, das Predator. Genau, das ist Predator. Aus dem Fernsehen, also auch Videospieler, aber ich fand die Figur halt super. 100 Jahre alt, Predator, wenn ich überlege, angefangen hat es mit Arnold Schwarzenegger, da war der noch jung. Ja. Ich glaube, das ist ein 80er-Jahre-Film, ne? Es muss sehr, sehr alt sein. Ich habe neulich im Fernsehen beim Seppen zufällig gesehen, Predator versus Alien oder so. Ne? Alien versus Predator? Hm? Genau. Predator? Ja. Das war irgendwie, weiß keiner, wie man den ausspricht. Den Predator. Genau. So. Ja, und den fand ich halt super. Ja. Ja, und dann kaufe ich mir sowas mal aus Lust und Laune. Ja, aber ist das dann schon Sammeln? Ich meine, das ist ja nicht die einzigen. Warum liegt hier ein Stückchen Rückgrat mit Schädel auf meinem Tisch? Weil die das so machen. Das sind ja Trophäenjäger. Ja, nee, ist das schon, weil ich meine, das sind jetzt drei Figuren. Das kann ich jetzt mit Footballfiguren, weil wir beim Thema sind, ja schon fast toppen. Das Problem ist, ich habe damit angefangen, als ich keine Kohle hatte. In meiner Ausbildungszeit. Da gibt man das Geld halt auch für andere Sachen aus. Und von Halo zum Beispiel gibt es so dermaßen viel, du kannst gar nicht alles haben. Ja, aber dann kaufst du doch eigentlich nur, weil es dir mal gefällt und nicht, weil du jetzt sagst, oh, du musst jetzt, also sammeln ist für mich, wo man sagt, man will irgendwie die ganze Reihe, also dann sammelst du eigentlich auch nur Trophäen, also das, was dir gerade in dem Moment gefällt. Wenn du alles von Halo sammelst, dann kannst du bestimmt um die Tausende von Euro da lassen. Deswegen ist der Tipp an Sammler immer, man soll sich auf irgendwas spezialisieren, also entweder sammelt man dann nur Sachen, die bis 15 Zentimeter sind und sagt, hey, ich habe alles von dieser Marke, was bis zu 15 Zentimeter geht. Ja? Oder man sammelt aus bestimmten Material. Ich sammle das, was mir gefällt. Das kannst du ja zu Tode sammeln. Ja, ne, ich sammle das, was mir gefällt. Es gibt zum Beispiel Zinnfiguren, 20, 25, 35 Zentimeter hohe, die dann auch schon mal 800... 35 Zentimeter? Ja, ja, Zinn. Die kosten richtig Schotter. Ja, das glaube ich. Also ich habe das bei den es gibt auch hier Warhammer-Figuren, ne, da gibt es ja auch in Zinn welche. Ja. Und die sind ja auch dann mal richtig ordentlich teuer. Die sind ja 2 oder 3 Zentimeter. Ja. Was kosten die? Ja, mehr als die anderen. Ja, wo nee, fünf drin sind nicht, aus Plastik. Eine war immer so um die 16 Euro, glaube ich. Ja, es geht ja noch. No. Also hier von der Figur hier, die ja aus dem Spiel ist, was hier in Deutschland nicht erhältlich ist, gibt es zum Beispiel auch so eine Büste, glaube ich, nennt man das. Büsten, Ja, genau. Und die kostet, glaube ich, auch 800 Euro oder so. Mhm. Also die haben ja dieser Figurinenmarkt, da kann man nochmal, also Figurin ist so das Schlüsselwort, unter dem man in Google sehr viel davon findet. Ach so. Die sind da nicht beweglich. Ne, sondern, aber die sind super gestaltet. Das sind dann immer so Szenen, also ich kenne es jetzt aus dem Marvel-Bereich, irgendwelche Szenen, in die mit irgendwas so, anderem so abgebildet sind. Finde ich auch super, ja. Ja, und die sehen schon echt schick aus. Aber ich muss sagen, das wäre mir zum Sammeln irgendwie nichts, weil du stellst die in die Ecke und das nimmt halt auch Platz weg, aber das ist halt der Charakter von Sammeln. Ja, aber es gibt halt, manchmal ist man so verrückt, also von Halo gab es jetzt auch das Spiel gab es in drei verschiedenen Varianten. In der Standardvariante, wo halt nur das Spiel drin ist. In der Special Edition hier mit der Aluminiumhülle und irgendwelchen Zusatz-Download-Inhalt und so. Und von Halo 3 gab es dann halt noch die Legendary Edition, die hat 120 Euro gekostet oder so. Und da gab es den Helm als Büste. Ja. Also als Kunststoff halt. Also zum Aufsetzen? So ein... Nee, leider nicht. Ach so, okay. Aber da kannst du die Spiele drin verstauen. Ja, okay. Ja. Es ist doch auch, was du mal zu GT gesagt hattest, ne? Also Gran Turismo, wo dann auch ein Modellauto mit bei ist. Ja. Deswegen fragte ich, ob die Figuren bei dem Spiel mit bei waren. Also gibt es auch einzeln zu kaufen. Bei der, und da braucht er nur mal im Mediamarkt gehen. Genau, da ist so eine Merchandising-Abteilung. Genau. So ein Regal groß ist die und da gibt es ja dann auch hier diese anderen Figuren, die du hast von Zelda, was du gesagt hast. Ne? Ja, die waren in diesen kleinen... In diesen Eierchen. In den Eierchen. Und da waren halt die letzten. Ja, das sind ja auch so... Also seitdem habe ich die auch nicht mehr gesehen. Und... Da gibt's alles. Da gibt's auch schon noch Star Wars gibt's jetzt. Star ist Wars. Jetzt gerade total trendy, glaube ich. Immer noch, oder? Was? Star Wars gibt's auch immer noch. Nee, also immer noch Trend. Immer noch? Schon immer. Ja, also da gut, meine Wahrnehmung ist jetzt erst seit einem halben Jahr. Es gibt ja auch so eine Verrückten, die haben sich hier aus irgendwelchen Leuchtstofflampen oder so dann Lichtschwerter gebaut. In England war das, glaube ich. Und das haben sie über die Rübe gezogen. Genau, und da ist da so ein Gas drin. Also die wollten erst so spielen. Neon so nachspielen, genau. Ja. Und irgendwie sind die dann doch aneinander gekommen, die beiden Leuchtröhren, und davon ist eine geplatzt und dann musste der einen ins Krankenhaus. Echt? Also ich habe als Kind, warte mal, jetzt muss ich mal rechnen, ob das schon lange genug her ist, dass ich erzählen kann. Ja, ich habe als Kind, bin ich auf Baustellen geklettert, die irgendwelche Häuser ausgeräumt haben, also entkernt haben und habe mit dem Kumpel Neonröhren auf dem zerschlagen, weil die haben dann immer gepufft. Ja, genau, puff. Ja, aber genau, man muss nicht ins Krankenhaus. Ja, aber der hat das wahrscheinlich irgendwelche Glassplitter also so nicht ins nachmachen. Gesicht bekommen, genau. Ja, ich will jetzt nicht deswegen die Sendung explizit haben. Ja, also macht man natürlich nicht beides. Das ist mir mal aufgefallen, es gibt ja gar keine Sicherheitsvorkehrung bei Apple, oder? Wie? Na, auch wenn da steht explizit, kann sich jeder runterladen. Natürlich, aber muss bestätigen, dass er 18 ist. Oh. Weil mir ist aufgefallen, bei Software, die also bei Browsern und so, da wird dann immer gesagt, Achtung, diese Software enthält Content, der für 17-Jährige erst ist. Ja, das ist aber amerikanisch denn, ne? Ja, ja. 17? Ah. Das ist bei denen so die Grenze, bei uns ist halt 18. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Aber irgendwie blickt da sowieso keiner mehr durch. Weil ich habe schon mal ein Videospiel für Kinder gefunden, wo die USK, also unsere deutsche Prüfstelle, ja, ihr Siegel drauf gemacht hat, ab 6 Jahren oder so. Dann kam PEGI, das ist generell europäisch. Ha. Die haben auch ab 6 oder so. Und PEGI dann hat, kenn ich gar nicht. Nee, das ist halt europäisch. Und wir Deutschen haben halt wieder unser eigenes System. Ja. Und dann hat der Spielehersteller selbst noch sein eigenes Logo mit drauf gemacht. Aha. Ab wie vielen Jahren er das Spiel einschaut. Und es war ab 5 oder so. Also da blickt da gar keiner mehr durch, denn. Diese Comics sind ja auch geratet. Ja, ne? Na, alles eigentlich. Die haben so ein, Comics haben so ein eigenes Rating-System irgendwie. Na, FSK ist für Filme, USK für Medien. Ja, und Comics haben irgendwie, ich weiß gar nicht was, also ich bin ja in einem Alter, wo ich es ignorieren kann. Ja. Weil ich glaube, es gibt nichts, was für mich zulassen. Ich werde aber trotzdem immer noch gefragt. Mit meinen 24 Jahren. Nee, und es gibt auch welche, die mir das nicht glauben wollen. Echt? Ja. Ah, sie sehen ja doppelt so alt aus. Ja, nee, so nicht, aber die nicht von Anhieb denkt, dass ich über 18 Jahre alt bin. Hm. Ich mir Gedanken mache. Ja, was denken die, dass du Wachstumshormone genommen hast? Ja, keine Ahnung. Ja. Ja, aber Comics ist zum Beispiel ist mein Sammelthema. Ja. Also ich habe hab auch einen Comic, tatsächlich. Ja. Echt? Hm? Hast du mit oder was? Ah, bin ich mal gespannt. Achso, okay, ja. Könnte ich ja mal dann, er ist interessant, weil ich es gern grafisch mal sehen würde, wie es aussieht. Ja, das ist aber auch schweineteuer. Ey. Also das Comics sind nicht preiswert, also du bezahlst ja für ein Heft ungefähr $3 also, und das hat 6... Du hast irgendwie mal gesagt, so pro Seite sind das so 8 bis 11 Cent oder so, ne? Nee, genau. Und ich glaube, wenn ich das durchrechne, kommt das hin. Und ja, dann also dann das, doch ist fast ein Standard, das ist fast ein Standardpreis, ja. Weil die Zeichnungen, die da drin sind, sind ja nicht in 5 Minuten gemacht oder so. Ja, vor allen Dingen, du baust ja nur mal ins... also am Anfang jeder Geschichte stehen die Leute, die da mitwirken. Du hast echt einen Producer für eine Comic-Story. Ja. Du hast einen... du hast einen Zeichner, das ist der mit Bleistift, also nee, du hast jemanden, der das Drehbuch oder das Skript schreibt. Ja. Ne? Der gibt dann. Also wie beim Film eigentlich. Genau, der gibt es zum Zeichner. Der Zeichner malt das mit Bleistift sich so hin, wie er sich das vorstellt und so. Ja. Der gibt es zum Inker. Der Inker malt mit schwarzer Tinte das komplett nach. Hm. Der Inker gibt das Ding dann zum, wie heißt es im Deutschen, Koloristen. Ja, das kann sein. Und kannst du mal das Heft nebenbei rausholen, dann können wir mal gleich das abgleichen, Informationen. Ah, ne, das ist ja auch, was du hier hast. Also es ist nicht von Marvel. Du gibst mir ja gerade ein dickes Paperback in die Hand. Das so ein Comic-Heft besteht nur aus 96 Seiten. Das sind hier müssen mehrere Hefte das sein. Das sind, glaube ich, 3 Hefte, ja. Ja, genau. So kaufe ich meine Comics zum Beispiel auch. Also, dann dachte ich mir für 17 Euro oder was das hier kostet. Ja, das ist ein normaler Preis. Richtig. Das ist ein normaler Preis, 17 Euro. Also ich kaufe die dann auch mal als Paperback. Hm. Dann ich hänge zwar jetzt ein Jahr hinterher immer mit den Comics, ja. Also die kommen raus, dann dauert es, also die Hefte kommen wöchentlich raus. Hm. In Amerika. Und in Deutschland auch. In Deutschland auch. Aber auch zeitversetzt ein bisschen. Ja, also ich kaufe sie auch in Englisch, also ich kaufe die Originale. Ach so, immer. Ja, nee, nicht. Also dann dann dauert es, bis sie nach Deutschland kommen, ne? Dann auch als Hefte. Dann werden sie als Hardcover mehrere Hefte gebunden, weil eine Story geht natürlich clevererweise auch nicht nur über ein Heft, sondern über mehrere Hefte. Ja. Ne? Da ist dann in diesen Paperbacks ist die ganze Werbung raus. Hm. Diese ganzen Artikel wie malt euren Superhelden sind raus. Also du hast nur noch die Hauptstory. Ja. Ne? Und wenn dann das Hardcover, Quatsch, ich meine natürlich Hardcover in dem gebundenen, ne? Ja, also diese Story, ist diese durchgehende Story, kannst du also in einem Wisch weglesen. Hm. Und was ich besser finde. Dann kommen die Meinung nach. Genau. Und dann kommen die als Paperback raus und dann hole ich sie mir mal. Und da ist dann schon fast über ein Jahr vergangen, bis das soweit ist, aber das ist mir wurscht. Und ich hole sie. Sag mal, wenn du jetzt ein Jahr zurückhängst, dann kommen sie ja für dich trotzdem noch wöchentlich raus, sozusagen. Na, ich hole dann so alle 2 Monate kommt dann so ein Buch raus. Ne? Und hier, das ist gut zu wissen, weil das ist ja das erste Heft und das ist ja auch schon. Ach, hier steht es ja in Deutsch. Also du hast hier zum Beispiel einen Autor, ne? Das ist der die Story geschrieben hat. Hm. Dann hast du den Zeichner, das ist der, der eigentlich die Grundzeichnung mit Bleistift macht, ne? Dann hast du hier, wie es aussieht, hat der Zeichner auch selber geinkt. Das heißt, mit schwarzer Tinte dann quasi das Ding vorgezeichnet. Dann kommen Farben. Da stehen manchmal auch Firmen, weil das wirklich auch Firmen übernehmen. Die kriegen dann das Comic. Da ist dann auch manchmal vorgegeben, wie das aus, welche Farben das haben soll. Ja. Dann hast du hier ja noch einen Übersetzer, den hast du ja im Normalfall auch nicht im Original. Und der Letterer. Und der Letterer ist der, der die Sprechblasen raufmacht. Das heißt, der macht nur Sprechblasen rauf. Ja, und auch das ist eine Wissenschaft. Und den Text nicht. Ich habe das mal verfolgt. Ja, okay, klar. Es gibt also Gedankenblasen, Sprechblasen. Ja, und du musst mal gucken, wie die Buchstaben auch gezeichnet sind. Und ich finde, manche Letterer machen das so gut, dass du auch das Gefühl aus dem Buchstaben schon rauslesen kannst, wie die halt, wenn die so ein bisschen verwackelt gemalt sind. Oder auch hier diese Erzählerkästchen. Ja. Also ich finde, da kann man auch schon echt was mit dem Stil mit einbringen. Das ist richtig, ja. Das kriegt man mal auf den ersten Augenblick gar nicht mit, nur wenn man sich darüber noch Gedanken macht. Ne? Ja, manche Letterer fluchen halt auch immer, weil sie in manchen Panels, also ein Panel, ne, ist ja so ein Viereck, wo eine Szene drin stattfindet, die fluchen immer total, weil sie nicht wissen, wo sie die Sprechblasen hinmachen sollen. Ja, okay, manchmal ist wirklich so. Sie decken halt echt was ab. Und wenn der Zeichner schon nicht dran denkt, dass da eine Sprechblase hin muss, dann hat der Letterer auch echt ein Problem. Zu tun, ja. Und da habe ich auch schon Comics gesehen, wo dann... Kein Bild mehr war. Nee, da wurden dann zweimal dasselbe Bild verwendet, weil wahrscheinlich der Text, den der Typ gerade spricht echt, oder denkt... Das ist mir noch nie aufgefallen. Nee, habe ich schon... Also das ist mir schon passiert, dass ich da ein Bild wiedererkannt habe, dass es zweimal verwendet wurde. Aber zeichnerisch finde ich das halt richtig gut. Ja, das ist... Also ich kann dir nachher auch mal so ein bisschen die Marvel-Comics zeigen. Mhm. Ja, ich finde... Also ich gucke mir die super gerne an, die Bilder, also die Story, ja, die ich auch, dann halt einmal und dann... Das Problem ist ja, es gibt ja zum Beispiel fürs iPhone, iPad gibt es ja diese Comic-Apps von Marvel und DC Comics und so. Ja. Würde ich gerne lesen, wenn sie mal auf Deutsch wären. Siehst du, und das ich lese halt lieber in Englisch als in Deutsch. Ja, ich kann so ein Schulenglisch und Technisch-Englisch, ja, aber das alles kann ich ehrlich, ja nicht übersetzen. Wo kann man besser Englisch lernen? Als in Comics, aber, weil aber so hast du denn Lust, so mal durchzugucken beim Comic oder nee, so? Nee, das, also, naja gut, klar, wenn man jetzt... Also ich will ja von der Geschichte irgendwie so ein bisschen gepackt werden und nicht... Das spricht sich gerade am Anfang, wenn man den Wortschatz noch nicht so groß hat, dann ist natürlich, dann muss man viel nachgucken, das unterbricht den Lesefluss. Ja, und macht dann keinen Spaß mehr für mich. Das stimmt. Dann lese ich lieber einen Roman auf Deutsch. Das stimmt. Ja, Comics, also wie gesagt, das ist so mein Thema und ich habe da... Also da ist es auch so, man muss sich auf ein Thema spezialisieren. Mich interessiert halt Marvel und da gibt's die Fantastic Four, da gibt's Spider-Man, ja, da gibt's Daredevil, den wir auch schon in der Sendung öfter hatten. es gibt halt Unmengen an Superhelden und jeder Superheld hat halt sein eigenes Comic. Ja. Ne? Und da kannst du eigentlich... Aber auch mehrere, ne? Und dann kommt's genau, Spider-Man zum Beispiel, genau. Weil ich mich in dem Bereich so gut auskenne, kann ich dafür aussprechen. Bei Spider-Man gibt's halt... Amazing Spider-Man, das ist so die Standardlinie für einen Erwachsenen. Dann gibt's Spectacular Spider-Man, das ist mehr für die Jungschen. Da ist er auch so im Alter, also bei Amazing Spider-Man ist er, glaube ich, so Mitte 20. Bei Spectacular Spider-Man ist er, glaube ich, gerade Anfang 20 oder sogar ein bisschen jünger. Dann gibt's noch diese Schwarz-Weiß-Comics, irgendwie habe ich gesehen, glaube ich. Ne? Nein, also die oder ältere. Also das, was ich dir jetzt hier hingelegt habe, ist ja nur modern. Und dann gibt's noch diese älteren, glaube ich, also, aus den 80er, 90ern. Jetzt überlege ich gerade, also bei Marvel ist es so, da hast du auch, also bei Marvel hast du selten Na guck doch mal in dem Store nach, hast du aber bestimmt die App, ne? Ja, es hat mit dem Alter aber nichts zu tun. Also nee, aber ich sag mal, da sind ja die unterschiedlichen Comics drin. Ne? Sind die da sortiert nach? Nach Genre, glaube ich, so ein bisschen. Bei Marvel oder was? Also ich weiß, Batman Comics ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt in der Bücherei mal geguckt habe. Marcel habe ich eingegeben. da ist es so, dass Batman sehr viele Schwarz-Weiß-Comics hat. Also mir gefallen die persönlich gar nicht. Nee. Ne? Ja. Also siehst du, kann ich gleich mal die aktuellen freien, ich lade halt immer die kostenlosen mir dann auch runter. Ja, siehst du, ich auch. Also die schaue ich mir dann schon mal an. Aber ja, na, hier siehst du jetzt auch nicht toll. Also die sind alle... In Farbe, ich habe also Marvel-Comics in Schwarz-Weiß ist echt selten. Na, da musst du mal nach Spider-Man suchen. Ich glaube, da zeigt er dir die an. Also ich kenne die Spider-Man-Comics alle. Ich habe auf einer Webseite. Du brauchst ja nicht gucken, aber dann weißt du aber bestimmt, was ich meine. Schwarz-Weiß. Nein, nicht Schwarz-Weiß, aber ich meine, es gibt so eine älteren Zeichenstile und modernere wieder und also das ist aber auch, was sie entwickelt. Jetzt muss man auch dazu sagen, die machen das so, die denken sich eine Story aus, die halt über 4-5 Hefte geht, ne? Mehr nicht. Ja, und dann kommt eine neue, also die wird dann, da wird angehakt an diese Story, aber dann ist so ein, das ist immer so ein kompletter Arc, wenn du willst, also so Season 1. Wie nennt man ein Arc, ne, so ein Geschichtsbogen, ne, also. Ja. Und der geht halt, zieht sich über mehrere Hefte hin und der ist dann abgeschlossen auch so in sich. Ja. Und dann die anderen bauen drauf auf, ne? Ja. Aber dann geht's halt wieder über 6 Hefte um was anderes. Der böse Vier hier kommt. Also so ein Arc hat dann immer irgendein Problem, ne? Ja. Die Figur hat ein Problem oder was und, Na, der Held jetzt ein Problem oder der Gegner? unterschiedlich, ja. Also ich muss sagen, die Comics sind auch, das klingt immer so nach Kinderkram. Ich finde das gar nicht. Also sie sind echt super geschrieben. Manche sind wirklich sehr gut. Und was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast innerhalb dieses Arcs unterschiedliche Zeichner auch. Ja. Also die versuchen zwar mal dann durchgehend einen denselben Zeichner zu nehmen. Was ich persönlich besser auch in Roman finde, weil die behalten ihren Stil vom Schreiben her. Ja, manchmal irritiert das ein bisschen, wenn sich die Story also so, ja, optisch unterscheidet. Also wenn plötzlich jemand anders zeichnet. Ich kenne sogar einer, der für Marvel zeichnet, der gefällt mir überhaupt nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir auch nie einen Comic von holen, wenn der, weil das sieht in meinem, nach meinem Geschmack einfach scheiße aus. Ja. Ne? Gefällt mir nicht. Also so kleiner Körper, großer Kopf. Er malt einfach hässlich. Also andere, die malen Perspektiven super, also die können super mit den ganzen Stilmitteln umgehen. Ja. Ja, und da muss ich sagen, also auch die Storys, die sind zum Recht doch echt anspruchsvoll und sehr interessant. Hm. Ja. Aber wie gesagt, ich gucke mir am liebsten die Bilder an. Ja. Nee, ich mag die Geschichten eigentlich. Ja. Das ist halt wie bei Videospielen, ich will was erleben dabei. Denn. Ja. Ja, für mich ist Unterhaltung. Ich finde schön, mich mal auf die Couch zu setzen und dann eben mal in so einem Comic so zwei, drei Seiten zu lesen. Echt? Ja. Ich sehe immer gleich mehr. Für mich lohnt sich manchmal, kann ich dann auch nicht loslassen. Ja. Ne? Ja, aber ich bin nicht, bleibt dann immer hängen, sehe, so zeichnet der das und so, dann auch gut wieder Farben verwendet, wo ich sage, cool, man merkt richtig, dass irgendwo anders eine andere Lichtquelle ist und wie sich das auswirkt. Also. Wobei, jetzt müssen wir ja, glaube ich, wieder erwähnen, du zeichnest ja auch selber. Ja, vielleicht aus deswegen auch aus Interesse, genau. Wie machen die das? Und, genau, ich schaue mir die Bildchen an, sag ich mal, und denke mir, wow, gut gezeichnet und so, die ganzen Details. Und dann lese ich mir die Geschichte weiter durch. Also ich muss sagen, beim ersten Mal war ich total schockiert, als ich das erste Mal eins dieser Marvel-Comics, jetzt also so aktuell, also der Stil hat sich wirklich entwickelt. Ne? Ja. Da habe ich einen Schreck gekriegt, einen richtigen, weil ich dachte, das sieht ja viel zu realistisch aus. Das ist doch gar kein Comic mehr. Das sieht aus, als hätte einer Fotos abgemalt. So, hier in dem Sinne? Naja, genau. Also ich finde das super eigentlich. Ja, und ich muss sagen, ich finde es jetzt auch, gefällt mir auch viel besser als diese alten Comics. Also gerade so aus den 60er Jahren oder so. Also Marvel Comics gibt es ja schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Hm? Ne? Es gibt sogar eins, in dem Hitler mitgemacht hat. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Da hat Captain America sich gegen Hitler gewandt. Ja. Und es gibt sogar eine Figur, die so an diesen Hitler angelehnt ist. Da gibt's viele. The also Red Skull. Nee, der hat, also ich glaube, der hat sogar immer eine Hakenkreuzbinde um. Echt? Ja. Ja, nicht. Also es ging in den Comics ging es ja immer so ein bisschen, die haben auch so den amerikanischen Zeitgeist transportiert. Ne? Ja, also klar. Was jetzt gerade aktuell an Problematiken ist. Also das finde ich ja, ist Captain America so eine Propagandafigur, oder? Der ist schon sehr patriotisch, ja. Obwohl der auch gestorben ist jetzt in den. Nein. Ja. Und auch, nein. Also da muss man sagen, dass wenn man überlegt, dass es jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg gibt diese. Die lassen die Figur jetzt sterben oder wie? Die machen nicht weiter mit dem oder? Nee, der ist jetzt mal. Ich verfolge Captain America gar nicht. Ich habe es am Rande mitbekommen, dass der halt gestorben ist. Ne? Ja. Und was jetzt danach passiert ist, weiß ich nicht. Hm. Was ich auch gut finde, die Charaktere sind halt so geformt, dass jeder findet den, der ihn interessiert. Du hast für Leute, die total militär interessiert sind, ne? Für die hast du Iron Man. Ne? Ja. Der ist... Das ist ganz nett, finde ich persönlich, aber... Ich finde den zum Beispiel nicht gut, weil der ist Alkoholiker, der ist, der hat halt auch seine Probleme, der hat eine Menge Kohle und so. Also die Figuren sind auch sehr tiefgreifend über die Jahre geworden, weil so ein bisschen hält man sich natürlich als... neuer Storyschreiber dann daran, was hat er in der Vergangenheit schon erlebt und so. Und, na okay, ist ja richtig. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht... Also eigentlich wie in dem Fall Predators, den Film irgendwie... Also die haben mir ja da irgendwie alles verwurstet, meiner Meinung nach. Also da sind Logikfehler drin, von der Geschichte her und von der momentanen Situation her, die überhaupt total überhaupt nicht passen. Also hat einer überhaupt nicht mitgedacht. Also diese Marvel-Comics sind irgendwie auch wie eine Seifenoper. Weil es geht halt über Jahre, da ist auch irgendwann jeder mit jedem durch, weißt du? Ja. Na klar, du kannst ja nicht 10.000 Mal gegen den Joker kämpfen. Ja, und da ist so in der das ist auch noch nicht so lange her, ein, zwei Jahre, haben sie... Future Batman oder so. Nee, sie haben Spider-Man trennen lassen von Mary Jane. Hm? Sie haben gemacht, dass Spider-Man alles, was in der Vergangenheit passiert ist, vergessen hat. Das, so ging die Story jetzt weiter. Ja. Und es gab Leute, die bei YouTube dieses Comic-Heft genommen haben, sich tierisch darüber aufgeregt haben und es zerrissen haben vor der Kamera und stinksauer waren. Ne? Es gibt immer irgendwelche Hater, sage ich mal. Ja. Früher bei den Konsolen, wenn die neuen rausgekommen sind, gab es auch welche, wo Sony gesagt hat, wir treffen uns am Sony Center Und wer seine Xbox da runterschmeißt, dann kriegt eine kostenlose PlayStation 3. Echt? Ja. Gibt's immer. Ich habe auch schon Leute gesehen, die zerschreddern ihr iPhone, iPad und so, Mixer und so. Echt? Schmeißt das vom Haus. Mit dem Mixer, das ist ja Will It Blend. Das ist so ein Typ. Das haben mehrere schon gemacht. Nee, das ist so ein Typ, der hat die Firma heißt, die heißt Blend, glaube ich, und die hat einen Mixer hergestellt. Ja. Und die haben so als Gag-Video im Internet Sachen halt reingemacht und geguckt, ob die Will It Blend halt, ob die geblendet, also ne, an den Firmennamen angelegt, ob die zerschreddert werden können von diesem Schredder. Und da haben sie unter anderem auch das iPhone genommen. Also die, das sind wir. Oder gibt's auch Leute, die schmeißen das vom Haus. Ja. Ach so, ja, aber mit diesem Mixer, das ist halt, das ist dann denen abgekupfert bei diesen Will It Blend Leuten. Keine Ahnung. Ja, fand ich auf jeden Fall. Weil die Leute gibt's immer. Ja. Was haben sie sonst noch? Überraschungseier? Briefmarken? Briefmarkensammlung habe ich auch. Tatsächlich, ich glaub, aber von Marien. Also. Ja, ich habe auch mal Briefmarken gesammelt als Kind, aber mich interessiert es ehrlich gesagt heute gar nicht mehr. Ich habe damit lernt man Mädchen kennen, also mit der Briefmarkensammlung. War doch so, ne? Man muss dann. Hast du Marien so kennengelernt? Nee. Hab ich Marien früher gab es die Sticker. Ich überlege gerade, ob ich Marien mal meine Briefmarkensammlung gezeigt habe. Ich müsste mir jetzt eine zulegen, also. Früher war das mit Stickerheften im Kindergarten und so. Aufkleber. Ja. Ja, Sammelkarten ist noch interessant. Trading-Cards. Du hast deine Marvel-Karten für 50 Cent die Karte oder was? Nee, die sind so teuer. Also die kann ich dir nachher auch mal zeigen. Das sind ja so diese Tütchen. Also da stehen ja ein paar Displays voll mit Tüten. Das sind so eine Tütchen, da sind halt zufällige Karten drin. Ne? Und du kannst halt mit diesen Karten auch noch spielen zusätzlich. Ja. Ja, und da gibt's halt dann auch die Pokémon, Leute. Das ist Yu-Gi-Oh! Da gibt's ja genau. Yu-Gi-Oh! Pokémon wird man wahrscheinlich in Deutschland eher kennen. Diese Marvel-Karten sind nicht so bekannt. Vielleicht kriegt man sie deswegen auch ganz günstig. Ja. Ja. Was sagt Julia? Ja, genau. Nein, jetzt in Deutschland Match Attacks halt auch diese Fußballkarten. Ach so, ja. Gibt's einen Beitrag drüber. Es gibt noch so ein ganz bekanntes, glaube ich, das nennt sich Magic. Ganz einfach. Magic, ja. Ja. Und da finde ich halt auch interessant, es gibt halt Leute, die das sammeln. Die halt sagen, oh, ich möchte jede Karte haben, die dann wie bekloppt die Tüten kaufen und dann sind in den Tüten immer dieselben Karten drin, die man eh schon hat. Und dann gibt es die Leute, die halt damit spielen, ne? Ja. Dann gibt es die Leute, die spielen und sammeln die. So, wie wir ja bei diesem Warhammer Game Shop gesehen haben. Ist ja genau, ist ja im Prinzip dasselbe, obwohl da gibt es bei Warhammer-Figuren gibt es auch Booster-Packs. Das sind ja Booster-Packs sind immer, wo du nicht siehst, was drin ist. Das heißt, du kaufst dann so eine Tüte und, den habe ich schon. Na gut, dann schraube ich den, klebe ich den Kopf auf den Rücken oder so, damit es anders aussieht, ne? Ja. Nee, und bei diesen Karten-Trading-Cards ist halt auch so, dass du ein Booster-Pack kaufst. Also du kannst die Karte an sich gar nicht kaufen. Achso, ich dachte, du meinst jetzt so eine Art Add-on. Nee, Booster hört sich so an, ne? Ja. Nee, Booster-Packs sind immer so abgeschlossene, wo man nicht sieht, was drin ist. Ja, ja, okay. Und dann gibt's ja, das sind Trading-Cards, dann gibt's auch so Sammelfiguren, gibt's ja auch, ne? Ist ja auch sehr beliebt. So, wie meine Zelda. Wie die hier zum Beispiel. Die waren aber klar zu sehen, ja. Da hast du gekauft, was du... Nee. Die waren in diesem Ei. Ja, ist auch ein Booster-Pack vom, Also, das die Problem Idee war, ist, waren, glaube ich, bloß noch 8, 9 Eier und da gibt's 5 Figuren gekauft? Oder so. Das erste Mal habe ich mir 5 Eier. Kann man die eigentlich wieder umtauschen? Nee. In der Hoffnung, dass ich den Hauptcharakter kriege, weil der war mir halt am wichtigsten. Ja. Und, auch nicht. Also, habe ich mir die restlichen Eier auch noch geholt, denn im letzten Ei war er doch tatsächlich. Ja, aber ich finde diese Geschäftsidee halt echt super, weil, das ist ja schon fast eine Geldmaschine, ne? Ja. Du bringst den, deinen Kunden dazu, dass er total heiß ist darauf, unbedingt dieses eine noch zu bekommen und, bei Überraschungseier wirst du fett davon. Ja. Wieso kannst du die Schokolade aufheben? Also, ich glaube, hier, wenn man sich mal so eine Sammelsendung anguckt, da ist es wirklich so, dass die Leute, die Schokolade ja nicht mehr interessiert. Ja. Ne, weil die wollen halt das aus den Überraschungseiern. Ich habe auch schon Leute gesehen, die Eier wiegen. Ja. Also, gerade bei Überraschungseier gibt's, glaube ich, sehr abgefahrene Typen. Und jetzt sage ich dir, Geld machen kannst du mit Sachen, für die du dich nicht interessierst. Das heißt, du kaufst dir diese Überraschungseier-Kram und dir ist es echt scheißegal und verkaufst die für mehr Geld, als letztendlich ein Sammler verkaufen würde. Kann man machen. Also wie gesagt, ich habe ja die letzten Eier von diesen Zelda-Figuren bekommen und seitdem habe ich die auch nie wieder gesehen. Deswegen bin ich so froh, dass ich die noch geholt habe und da die Hauptfigur drin war. Ja. Was sammelst du denn? Na, wie gesagt, also Comics, wo ich nicht sammeln sagen würde, also ich versuche da durchgehend diese Serie halt vollzukriegen, weil mich interessiert. Ich habe die gerne im Schrank stehen. Ansonsten fände ich sinnlos, irgendwas zu kaufen, was ich durchlese und wenn man es einmal gelesen hat, hat man es gelesen. Warum? Aber Zum Glück, gibt auch Leute, die Bücher mehrmals lesen. Ja, was soll denn das für ein Quatsch sein? Ja, Julian nickt, weil sie selber auch Bücher zweimal liest. Aber, also, ich lese ein Buch nur zweimal, weil ich es beim ersten Mal nicht kapiert habe. Ja? Ach, Quatsch. Warum soll ich denn Buch... Gute Bücher liest du da auch mehrmals. Oder? Nee, warum? Du verarschst mich doch. Nee, sag mir mal, warum ich ein Buch zweimal lesen soll. Ja, warum nicht? Wenn du ein paar Jahre später nochmal liest oder so, oder Monate, oder weiß ich nicht. Das wäre, als wenn ich mir zweimal hintereinander die Zähne putze. Ach, machst du nicht? Nicht zweimal hintereinander, ist totaler Quatsch. Vielleicht hast du ja beim ersten Mal nicht gründlich geputzt. Ja, ne, nee, aber, keine Ahnung, ja genau. Aber, wenn ich ein Buch beim ersten Mal nicht kapiert habe, lese ich auch ein zweites. Ja, dann brauche ich auch keine DVDs kaufen. Ja, ist eigentlich auch Quatsch. Ja. Oh, oh. Da stehen welche. Ja, siehst du, da sind wir bei den Sammelsachen von Julia. Julia sammelt Disney-DVDs. Ja, ist ja nicht schlimm. Also früher waren es Disney-VHS-Kassetten, jetzt sind es Disney-DVDs. Und ich glaube, jetzt werden es Disney-Blu-Rays sein. Ja. Da hat die Industrie auch immer irgendwas noch im Test stehen, um uns dann noch das zweite Mal Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir vor kurzem die Spider-Man-Blu-Rays geholt. Ja, aber die guckt man einmal. Nee, gucke ich nicht. Aber dann gucke ich mir doch lieber in der Zeit, wo ich mir das zweite Mal... Ich habe bestimmt vor 2 Jahren im Fernsehen gesehen, die Spider-Man-Filme. Das habe ich mir auf Blu-ray geholt, weil ich die regelmäßig mal gucke. Ja, aber dann gucke ich mir doch in der Zeit lieber was an, was ich noch nicht gesehen habe. Nee. Ja, ist ja egal. Ja. Was ich noch sammle... Mikrofone. Musikinstrument. Ja, das ist ja noch nicht viel. Wo ist denn Schlagzeug? Jetzt hast du, danke Holger, dass es noch nicht so viele sind. Das heißt, ich kann mir also noch ein paar holen. Ich habe ja, ich meine, ich sehe hier 2 Gitarren, also, warte mal, Klavier. Genau, also es sind 2 E-Gitarren. Es steht da drüben eine Akustikgitarre hängt da oben. Warum habt ihr 2 Akustikgitarren? Ne, das ist ja eine 3/4 und das andere ist eine aus den 60er Jahren. Ich dachte, damit ihr zweimal spielen könnt. In dem zweiten Flur steht noch eine Yamaha Pseudo-E-Akustik-Elektro-Gitarre. Ja, warum so viele Gitarren? Dann 2 Ukulelen. Ein Schlagzeug. Schlagzeug habe ich doch da, diese Sticks. Habe ich dir die noch nicht gezeigt? Die Sticks? Also diese Schlagzeug-Sticks, die müssen wir unbedingt, merkt ihr mal in der nächsten Sendung, dass ich die vor der Sendung raushole, dass wir hier mal mit Schlagzeug spielen können. Ja. Die schließt man nämlich an, die können wir super hier mit reinbringen. Und ich würde das gerne mal probieren. Das machen wir nächste Sendung mal. Dann machen wir unser eigenes Intro und Outro. Ist ja schon so ein bisschen in Arbeit. Ja, dann habe ich, also um jetzt bei den Instrumenten, natürlich brauche ich ein Drama, um bei den Instrumenten zu bleiben. Ich habe halt, also ich sammle so mal ausgefallene Instrumente. Ich dieses Chaos-Silator. Den Chaos-Silator, stimmt, den hast du ja schon gesehen. Gibt es auch einen Beitrag drüber. Also ist noch nicht. Ja. Wir werden übrigens mit dem Podcast diesmal gleich am Folgetag rauskommen. Das heißt, heute ist Freitag und morgen kommt er schon raus. Also jetzt sozusagen. Ja, also nein, ist ja noch nicht morgen. Nee, aber wenn die Leute den hören, morgen. Genau, da haben wir gestern aufgenommen. Genau. Ja. Ich habe hier dieses Keyboard von Stefan Remmler, womit Stefan Remmler da gespielt hat. Das habe ich zum Beispiel. Ja? Trio, ja, Stefan Remmler vom Trio, genau. Ja, dann, ja, ich mag halt Musik instrumente. Hast du so eine Keyboard-Gitarre? Um Einheit, also man muss auch sagen, Musikinstrumente also, sind nicht preiswert. Ich krieg jetzt hier irgendwie die Kommunikation zwischen euch beiden nicht mit, was ist hier los? Nee. Julia möchte nicht mehr, dass du Instrumente kaufst. Nee, also da muss ich sagen, dass also Julia selber spielt jetzt nicht unbedingt Instrumente, ist aber da super tolerant und offen. Ne? Ja. Also für alle Männer, die Frauen zu Hause haben, wo das nicht so ist, ihr könnt, merkt euch die, guckt jetzt mal schnell auf euren MP3-Player, ich werde den Satz jetzt nochmal sagen, und ihr könnt es eurer Frau vorspielen. Also Julia ist da super transparent und offen. Nochmal. Also ihr müsst jetzt nochmal kurz raufgucken, jetzt sage ich einen richtigen Satz. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Tolerant. Ja, also jetzt wirklich. Julia ist da super tolerant und offen, also sie hat da echt kein Problem mit, wenn ich mir noch ein weiteres Musikinstrument zulege. Ich bin jetzt gerade am Verhandeln wegen einer weiteren E-Gitarre, die ich sehr schön finde. Mit Marshall-Verstärker. Der Marshall-Verstärker steht da. So ein kleines Ding los. Klein? Sag mal, der ist fast kniehoch. Ich habe auch schon größere gesehen. Ich weiß, dass du dich jetzt überhaupt nicht mit Instrumenten auskennst. Für die Leute. Ich spiele bloß so Möchtegern Schlagzeug von Rockband. Echt? Eine Les Paul würde ich mir nämlich gerne zulegen. Das ist eine wunderschöne Gitarre. Also ich habe hier eine hängen, das die obere, das ist eine Super Strat. Und die da drunter ist ein Stratocaster. Ja. Und jetzt klär mich als Und das ist die Form quasi, ne? Ach so. Also die Stratocaster. Wie heißen die? Harmon? Ist von Fender. Das ist eine Gitarre. Fender, genau. Das ist von, also die Ursprungsform ist von Fender und die wurde halt nachgebaut. Ja, das Fender ist keine Markenfirma. Doch, Fender ist ein Hersteller, ein Gitarrenhersteller. Ach so. Ja. Und die haben ihre Gitarre nach der Form genannt. Nee, die haben eine Gitarre rausgebracht, die nennt man, ich weiß jetzt nicht, warum man die Stratocaster nannte, ja, ne? Und die hat halt diese Form gehabt, das ist die klassische Stratocaster-Form, mhm, und die Gitarre ist jetzt von einem anderen Hersteller. Ja. Aber der Ursprung, also es ist eine Kopie, wenn du so willst, von der Fender-Gitarre. Aus China. Ja, und die Super Strat ist so die etwas abgefahrenere Form von dem Stratocaster, ja, ne? Und okay, ich interessiere mich jetzt halt zum Beispiel für so ein Modell, das ist Les Paul. Mhm. Das ist von Gibson ursprünglich, ne? Ja. Ist auch eine nette Form und die haben ja durch ihre Bauweise auch unterschiedliche akustische Merkmale, genau. Das hat was mit dem Körper zu tun? Nein, du hast ja nicht wirklich einen Klangkörper. Es hat zum einen mit den Tonabnehmern zu tun. Also die Gitarren, die hinter mir hängen, die haben drei Tonabnehmer. Die sieht man auch. Ne? Das die nehmen an drei unterschiedlichen Stellen den Ton ab. Da sind Magneten drin, kleine, diese runden Dinger, die in dem Tonabnehmer sind, die man sieht. Das sind Magneten und die nehmen die Schwingung der Seite auf. Hatte ich mich jetzt auch vor kurzem erst... So funktionieren die. Ja, genau. Also beim nächsten Mal, also ich überlege, ob wir Schlagzeug und Gitarre anschließen können. Boah, Gitarre, Klavier würde ich gerne mal hören. Klavier, ja, das, also, das können wir gerne auch gleich nochmal machen. Ja, Klavier steht hier auch, genau. Ja, ja, jetzt wollte ich gerade mal gucken, ich hatte doch die Tage... Ist das so ein elektronisches Klavier? Genau, das ist ein... das heißt, du könntest so über Lautsprecher Tonausgabe machen? Also und es ist um es ganz genau zu nehmen, das ist kein... es gibt Digitalpianos und elektronische Klaviere. Ach so. Das ist ein Digitalpiano. Das heißt, du hast die Tasten sind original wie in einem Klavier mit der Hammer-Technologie und so. Das heißt, du, wenn du die Taste drückst, ist es, als würdest du eine richtige Klaviertaste drücken. Der einzige Unterschied ist, dass wenn du die Taste anschlägst, dass es dann nicht als Hämmerchen an deine Seite haut und die Seite ins Schwingen gerät, sondern dass der Ton dann elektronisch abgenommen wird. Ja. Das ist für jede Taste ist ein Sample aufgenommen worden. Bei preiswerteren... Je nachdem, wie doll du raufdrückst sozusagen auch. Wie schnell. Abgesehen davon auch, ja. Aber auch für jede Taste einzeln. Also bei preiswerteren Modellen und elektronischen Klavieren... Es gibt auch noch Pedale, ne? Pedale gibt es auch, Bremse und Gas. Das fehlt ja immer beim Keyboard. Ja, gibt es aber auch für... Es gibt... gibt es bestimmt alles. Gibt es welche, die das auch haben. Nee, und ist es bei preiswerteren so, dass der Ton gesampelt wird dann, ne? Die nehmen einen auf und dann, wenn man eine höhere Taste drückt, wird derselbe Ton genommen, nur höher gespielt. Ja. Und bei Digitalpianos wird der halt für jede Taste einzeln eingespielt. Mit hochwertigen Mikrofonen und so, ne? Und das Tolle am Digitalpiano ist halt, du kannst Kopfhörer aufsetzen und kannst dann ganz bequem über Kopfhörer. Ohne, dass die Nachbarn rum. Ohne, dass die Nachbarn... Mithören müssen. Ich habe mal gesehen, wie sie Samples aufgenommen haben von einem Motorsound. Da haben sie so ein Mikrofon genommen, wo so ein Push-Hill drum ist, ne, hier gegen diese Windgeräusche, haben ein Kondom drüber gezogen, das in die Motorraum. Aber richtig ordentliche Pelze, ne? Also manchmal könnte man meinen, die haben ja Biber rübergezogen. So wie der Kachelmann, ja. Mit seinem Wind- und Wettermikro. Mit einem kleinen Hund drauf. Ja, Kondom drüber und dann ab in die Motorraum gelegt und dann. Ja, das ist also das so mit Tonaufnehmen ist auch eine Technik für sich. Also ich habe ja der letzte Podcast erzählt, dass ich mir so ein paar Audiobücher mal geholt habe. Und also es ist schon echt eine Wissenschaft. Ja. Worüber ich sehr erstaunt war, dass das Ohr, wie das funktioniert, dass das quasi ja Schallwellen umsetzt in elektrische Impulse. Ja. Ne? Also das ist ja genau so, was man vom Mikrofon erwartet, ne? Ja, da erwartet man auch, dass es akustische Wellen, Schallwellen umsetzt in elektrische Impulse. Ja. Ich dachte, das wäre normal, so bei Technik. Ja, aber im Ohr ist es, dass es schon abgebildet ist im Ohr. Weißt du, dass du, ja, du sagst, naja, also ich finde das schon sehr erstaunlich. Du, ich höre jeden Tag, also ich weiß schon, wie so ein Ohr funktioniert, aber wie das, dass es im Detail halt so umfangreich ist, das war mir dann, ich habe... Na, wieso willst du denn sonst hören? Ich find's einfach toll, Holger. Okay, du findest es toll. Ich finde das super toll, wie das und dass es funktioniert. Ich suche gerade ein Hörbeispiel der Gitarre für die Leute, die nicht auf Twitter mit dabei sind. Hast du mal reingehört, Holger? Wo? In die Hörbeispiele, die ich online gestellt habe bei Twitter. Nee, ich habe mir die als Fave markiert, weil. Na, dann hören wir sie uns jetzt mal so ein bisschen im Hintergrund halt an. War die nicht beim letzten schon dabei? Was? Beim letzten Podcast? Da hast du, keine hast du gesagt, das ist noch... Ach nee, Gitarre nicht, aber du hast gesagt, die sind schon ein bisschen verändert. Also ich habe, muss dazu sagen, das ist mit diesem kleinen Producer, mit dem wir auch die Sendung aufnehmen, da ist ein Schlagzeugcomputer drin. Da habe ich halt mal so ein bisschen, ne, cool. Schlagzeug, und dann habe ich die Gitarre halt angeschlossen, ja, und habe da ein bisschen Effektgerät reingelegt mit, ne? Ja. Und das hört sich dann so an. Cool. Ja, so. Ich find's gut. Genau, und ich arbeite ja auch, weil du es vorhin sagst, wir machen unseren, jetzt muss ich ein bisschen Gitarre hier zurücknehmen, wir machen unseren Opener, ja. Opener ja, selbst, hatte ich auch dran gearbeitet, ich habe irgendwie zwei auch mal gepostet bei Twitter, wo mir noch das Voice-Over von Julia fehlt, also sprich die Sendungsankündigungsstimme. Fein. Ja, genau, das ist... Dann kannst du ja auch noch so eine endlos Hintergrundmusik machen. Ja, habe ich überlegt, ob man sowas während der Sendung haben will. Aber ich glaube, das hattest du ja auch, glaube ich, bei deinem anderen Projekt so, ne? Ja, aber ich glaube, das ist ohne besser. Ja, ja. Genau. ja, einmal muss man rennen. Ich finde es cool. Ja, schön, freut mich, dass du es cool findest. Die anderen finden es hoffentlich auch cool. Genau. Wir sind jetzt echt schon am Ende der Sendung. Stimmt. Wir sind über eine Stunde. Dann kommt ein Sammeln, Folge 2 oder so. To be continued. Ja, also wir haben ja eigentlich zwei, wie viele Leitthemen haben wir heute gehabt? Wir hatten Football, wir hatten Sammeln. Das waren so die großen Dinger, ne, diese Sendung. Ja, okay, gut, da zählt ja alles andere mit rein. Ja, ich sammle leider keine Footbälle. Ich hab zwar zwei Stück, aber... Hast du einen Football? Ja, da. Cool, muss ich mir mal angucken. Ja. Ich habe auch einen. Will man auch mal einen werfen? Können wir hier mal durch die Wohnung werfen? Nee, hier in der Wohnung geht's nicht, aber mit Rudi zusammen, mit dem ich auch Football-Training gemacht habe, leider ist das abgebrochen. Wir können, der ist immer offen dafür. Also ja? Das Problem ist nur, dass Rudi und ich sehr verletzungsanfällig sind. Also ich habe zum Beispiel mir den was ist denn das für ein Finger eigentlich? Ja, okay, gut, man muss den. Den Finger hier, den einen Finger habe ich mir verstaucht, der geht auch nicht mehr richtig gerade, habe ich festgestellt. Ja. Und das war, glaube ich, 6 oder 8 Wochen. Wie nennt man das Ding immer? Schweinelieder. Also eigentlich sagt man beim Football nur Ei dazu, wenn überhaupt. Oder Ei. Ja. Und die Fußballer heißen im Footballbereich übrigens Rundballer. Rundball. Und da sagen wir Rundball. Und Rundball guckt man nicht, weil Rundball ist für Mem. Du hast es echt. Mit dem Klopfen. Klopfer, ich bin Klopfer von Bobby. Ja. Genau. Ja, was ist denn du? Ja, also wir machen nächste Sendung einfach so offen weiter. Sicherlich wird da noch kein Spiel gewesen sein, also müssen wir mal gucken. Aber wir sollten auf jeden Fall Audio-Eindrücke mitnehmen, weil das ist schon echt cool. Okay, von 60 Leuten. Nee, von den Spielern. Okay. Ja. Also wir machen ein Interview. Ja, können wir mal gucken, ob die dafür sowas offen wären. Du hattest doch eigentlich gesagt, wir wollen zum Abschluss der Sendung. Ein Sprichwort. Mein Buch, ja, was du. Ich hast es ja noch nicht gesehen. Ich finde für alles offen, ehrlich gesagt. Also ich finde auch Zitate und Sprichwörter nicht schlecht. Also ich habe, du hast. Wenn wir jetzt hier mal was Neues einführen wollen. Ja, nee, finde ich super. Gut. Also ja. Find ich ganz super. Passt auch hervorragend, finde ich. Das ist das Buch. Ne? Ja. Das sind handverlesene. Ich habe jetzt mein Internet nicht an. Ich hatte nämlich auch mal. Das sind handverlesene, sehr gute. Und das ist das, wo Marene mal durchblättert und einfach irgendeins rausnimmt. Ja. Du kannst ja selber mal gucken. Nee, guck du mal. Ich soll jetzt eins raussuchen. Ich suche das nächste Mal eins raus, dann. Warte mal. Ich wollte nämlich noch, ich wollte das natürlich in der passenden Atmosphäre machen. Sag doch mal bitte. Bitte. Eine Stimmung, die wir dazu verwenden wollen. Mehr oder bevor ich dich hier... Was? Mehr? Ozean. Ich würde sagen, wir machen so ein bisschen Ozeanstimmung, weil da kommt das mit so einem Zitat viel besser, weißt du? Also so ein bisschen sowas hier. Ich finde, das muss zum Zitat passen, oder? Ja, ist ja blöd, wenn ich jetzt erst das Zitat vorlese und wir dann Stimmung machen. Nee, aber das müsst ihr ja vorher den Stimmung. Dann suche ich das Passende raus. Okay. So ein paar kackende Möwen noch. Alle kacken. Genau. Okay. Das plätschert. Was war denn das? Ich weiß nicht, ein Wal? So. Eine Bitte, wenn ihr Auto fahrt, entweder rechts ranfahren oder Pause machen, nicht, dass ihr mir jetzt hierbei einschlaft. Ja, an unsere Truckerfahrer nicht mehr. Genau. Dass sie ins nächste Haus fahren würden. So, und dann suche ich mal einen Spruch aus. Was war denn das? Ich weiß nicht. Das war wahrscheinlich eine so eine Möwe. Vielleicht eine besonders tiefe. Klingt nach Aufstoßen. Also, lass uns die Sendung doch einfach beschließen mit dem Spruch. Wer sich nicht selbst mag, der mag andere auch nicht. Ja, nee, ist klar. Ja, ist das, also finde ich super. Okay. Ich denke, mit diesem Spruch kann man die Sendung super schön abschließen. Ja. Denk mal drüber nach. Ne? Ja, genau, richtig. Ja, sag ich auch immer. Denk da jetzt mal drüber nach, so. Ja, und das führen wir jetzt ein. Das führen wir jetzt ein, dass bei jeder Sendung ein zum Ende natürlich einen schönen, schlauen Spruch mit reinnehmen. Und was wir natürlich auch einführen müssen, ist, dass wir uns zum Schluss der Sendung die Kontaktmöglichkeiten nochmal anhören. Genau, richtig. Und weil wir jetzt nur noch 30 Sekunden haben, machen wir es kurz. www.twitter.com/maxim86 oder www.twitter.com/selfmedia oder ihr geht einfach auf selfmedia.de/blog, kommentiert den Beitrag. Genau. Oder was kann man noch alles machen? Anrufen. Nee, anrufen geht nicht. Eine E-Mail schicken an blog@selfmedia.de. Richtig. Ja. Gab's noch was? Nee. Nö, reicht auch. Okay, ja. Ansonsten, schickt uns eine Mail. Müssen wir noch einen Facebook-Account einrichten? Hatte ich mir überlegt, aber nee, erstmal nicht. Eben. Okay. Gut, na dann würde ich sagen, war's das für diese Sendung. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.